glaube, heute Nacht passiert nichts mehr. Wir sollten abbrechen. Cooper, verdammt! Ich hatte absolute Funkstille angeordnet. Ja, aber... Nichts aber. Jacques vermutet, dass die Wölfe hier erneut zuschlagen werden. Also bleiben Sie gefälligst in der Mitte des Fußballfeldes und machen Sie mal wieder ein bisschen Lärm. Coop, ich bin ganz in Ihrer Nähe. Das ist ein Befehl, Sergeant Cooper. Geht doch. Ich habe nichts von Aufhören gesagt. Sie, Mimose, weitermachen! Cooper! Coop! So melden Sie sich! Nein! Nein! Sergeant Cooper, das wird ein Nachspiel haben. Ah! Verdammt, Cooper! Was ist da los? Antworten Sie! Zugriff, Männer! Zugriff! Cooper, halten Sie durch! Sie schaffen's! Ihr verfluchten Bastarde, kommt raus! Wo war das? Nick, ist alles okay? Das Biest ist entkommen. Kümmere dich um Coop. Er ist tot. Wer auch immer Coop auf dem Gewissen hat, ich kriege ihn. Nur mühsam kehrten die Erinnerungen zurück. Doch die behutsame Beharrlichkeit Vickys half Spezialagent Dubronski, die wenigen noch vorhandenen Teile des Puzzles nach und nach einander zu fügen. Blitzlichthaft tauchten weitere Fragmente vor seinem inneren Auge auf und Nick spürte, dass sie die Facetten einer schrecklichen Wahrheit waren. Doch so sehr er sich auch mühte, das Geschehene blieb in einem schier undurchdringlichen Schleier des Unbewussten verborgen.